Die neuen Folgen kommen bei ARD. Ja, ja. Hallo und herzlich willkommen zum 10. News-Podcast in diesem Jahr, das ist 2013. Wir wollen heute einmal besprechen, was in den letzten 5 Wochen, also im September 2013, so alles in der Welt von Detective Conan passiert ist. Ihr dürft es schon erahnt haben. Und das mache ich heute, wie immer, natürlich nicht alleine, denn mit dabei ist heute unter anderem auch Marcel. Hallihallo. Dann begrüße ich Clemens. Seid herzlich gegrüßt. Mit dabei ist diesmal auch Olli. Ja, schönen guten Tag. Und zu guter Letzt begrüße ich noch unseren Stargast. Nicht zu vergessen ist natürlich Kevin. Hallöchen, ich bin auch da. Ja, gut. Und dann würde ich direkt einmal anfangen mit einer generellen Ankündigung, die ihr sicherlich schon gemerkt mitbekommen haben dürftet. Und zwar haben wir unsere Webseiten umgestellt. Was hat es denn damit auf sich, Kevin? Ich habe geahnt, dass ich es sagen muss. Also gut, wir haben nämlich von detektivconan-wikiforum-news.com auf conan-wikiforum.org umgestellt. Was heißt es für euch? Alles bleibt beim Alten. Alle alten Links funktionieren nur. Geht ihr auf unsere Seite, landet ihr auf conannews.org. Was hat es damit auf sich? Wir möchten von der kommerziellen Seite abrücken. Wir möchten auf die Organisation zurückgehen. Unser Wiki, das Mutterschiff, ist eine Enzyklopädie, eine freie Enzyklopädie mit freiem Wissen für alle über den Detective Conan. Und genau das möchten wir auf alles komplett ausweiten. Man muss eigentlich dazu sagen, also wegen der kommerziellen Seite, wir waren ja nie kommerziell und sind es auch nicht und werden es auch nie sein. Also wir haben immer uns von den Werbeeinnahmen finanziert oder von Spenden und ja, wirtschaften kein Geld in die eigenen Taschen, das machen wir nicht. Richtig. Und jetzt haben wir eben neue Webseiten, also wo ihr früher detektivconan-wiki.com in die URL-Leiste eingeben musstet, könnt ihr jetzt einfach eingeben conanwiki.org und landet auf der neuen Seite. Und wenn ihr jetzt detektivconan-wiki.com hieß das, eingebt, landet ihr auch auf der neuen Seite. Also es gibt eigentlich keinen Nachteil für euch, sondern eher einen Vorteil, und zwar die kurze URL. Ihr könnt das eingeben und landet prompt auf der richtigen Seite, bei uns nämlich. Und das gleiche gilt auch für Conan Forum und Conan News, so wie wir auch schon auf Twitter und Facebook vertreten sind, wie ihr auch am Ende des Podcasts sicherlich noch hören werdet. Genau, es geht darum, vor allem unsere Öffentlichkeitsarbeit in den sozialen Medien ist ja vor allem als Conan News vorhanden, und wenn man da zwei verschiedene Namen hat, das passt irgendwann nicht mehr, weil man uns unter zwei Pseudonymen kennt, das lässt sich nicht immer eindeutig identifizieren. Auch noch ein Grund, .org, .organization oder Organisation, in dem Fall, zeigt, wir möchten weiter in die, in die freiere Ebene rücken. Wir möchten, oder wir machen alles, für euch, für uns, aber auch vor allem umsonst. Wir haben, wie Philipp sagte, kein Geld in den eigenen Taschen durch .com. Wir möchten nur noch mehr betonen. Wir arbeiten für uns, für euch und für die ganze Welt, für die ganze Gemeinschaft von der Detective Conan Community. Genau, also wir machen das alles ehrenamtlich, auch dieser Podcast. Ihr müsst dafür ja nicht zahlen, dass ihr diesen Podcast hier hören dürft. Wenn ihr was dafür bezahlt habt, solltet ihr das Geld zurückverlangen, denn es kostet eigentlich nichts. Ihr könnt uns gratis auf iTunes abonnieren und auch unsere Webseiten könnt ihr gratis aufrufen, dort Informationen bekommen. Und das Einzige, was ihr uns, wenn ihr uns was geben wollt, als Gegenleistung dafür, dass ihr die Informationen bekommt oder im Forum mitdiskutieren könnt oder neue News bei uns im Newsblog lest oder diesen Podcast hört, dann könnt ihr gerne bei uns im Newsblog beispielsweise den Flatter-Button drücken. Wir haben jetzt einen neuen Flatter-Button. Wer das noch nicht kennt, das ist so eine Seite, wo man sich registrieren kann, und dann kann man Geld an viele verschiedene Webseiten spenden, die eben auch das Flatter-System nutzen. Und da sind wir jetzt auch drin. Und ihr könnt es auch gerne was über PayPal spenden, wenn ihr das wollt. Wir haben jetzt einen neuen Spendenknopf, den wir früher schon mal hatten. Den gibt's jetzt wieder. Und wenn ihr... Ja, auf hohe Anfrage natürlich. Also, ich wurde oft gefragt, Mensch, ich finde eure Arbeit toll, ich würde gern Geld geben, aber dann... Und man möchte das nicht über 1000 Ecken machen. Man möchte einen Account, eine Anlaufstelle, ein einen Weg für euch, wie ihr uns unterstützen könnt, finanziell, aber auch natürlich könnt ihr immer noch in unserem Wiki mit oder ohne Account Artikel erstellen, Artikel bearbeiten, Artikel lesen, ja, ist auch schon eine Hilfe. Oder im Forum registrieren, schreiben, diskutieren, Podcast hören, News lesen, kommentieren, all das ist schon eine Hilfe. Mit oder ohne Geld. Genau, also es hilft uns immer sehr, wenn ihr uns irgendwie unterstützt, auch inhaltlich. Also wenn ihr irgendwo mal seht, dass ein Komma fehlt, ihr könnt den Artikel gerne bearbeiten, das Komma ergänzen und das ist wirklich eine Hilfe für uns, denn dann muss der Nächste, der das sieht, sieht diesen Kommafehler dann ja nicht mehr. Und es hilft einfach, wenn ihr irgendwas inhaltlich für uns macht und wenn ihr sagt, okay, ich will jetzt kein Geld spenden, und ich will auch diesen Flatter-Button, das ist mir alles zu komisch. Aber wenn ihr sagt, ich möchte mir gerne einen neuen Detektiv Conan-Band meinetwegen bestellen bei Amazon, dann könnt ihr auch gerne in unseren Amazon-Shop gehen, da haben wir einen eigenen Shop. Da kostet der Band genauso viel wie im normalen Amazon-Shop. Ihr habt keine Umstände, der Band wird auch zu euch nach Hause geliefert, wenn ihr denn die richtige Lieferadresse angegeben habt. Und der einzige Vorteil für uns ist praktisch, dass wir dadurch einen kleinen Teil von Amazon, also einen kleinen Geldbetrag von Amazon bekommen, und ihr damit durch diesen Kauf über unseren Shop eben auch indirekt unsere Seite unterstützt. Also eher direkt. Und wir garantieren auch bei den Spenden, bei Flatter, bei dem Amazon-Shop, dass das Geld ausschließlich für die Nutzung intern verwendet wird. Also es fließt nichts in unsere eigenen Taschen, sondern nur für die Server. Und das unterstreichen wir jetzt auch mit dem Kürzel.org. Also wir sind eine Organisation wie Wikipedia. Wisst ihr vielleicht, Wikipedia finanziert sich auch also nicht durch Werbung, wie wir es teilweise machen, weil wir eben nicht so viele Spenden bekommen, sondern Wikipedia finanziert sich einzig und allein durch Spenden. Und das wäre natürlich toll, wenn wir es auch könnten. Wir können es nicht, dadurch schalten wir Werbung. Aber es fließt auch von diesen Werbeeinnahmen nichts in die eigene Tasche, sondern alles wieder zurück in die Detective Conan Community. Genau. In der Form, wie Philipp schon sagte, einmal in den Server, einmal in ein paar Gewinnspiele, und einmal aber auch in die URLs, zum Beispiel conannews.org. Kostet auch Geld. Ja, genau. Und natürlich erhalten wir jetzt auch die alten Detektiv Conan Webseiten oder Detektiv Conan-Wiki.com, Forum.com, News.com. Alle alten Links, die ihr vor 4 Jahren, vor 5 Jahren irgendwo gepostet in einem Forum oder auf Facebook habt, funktionieren noch. Genau, die sind natürlich nicht alt, aber wenn ihr dann irgendwas Neues jetzt postet, neu auf uns verweist, dann wäre es natürlich sinnvoll, wenn ihr dann den neuen Link verwendet, beziehungsweise er wird ja auch so neu in der URL stehen. Genau, wenn ihr jetzt beispielsweise eingebt, detektivconnen-wiki.com/wiki/Conan meinetwegen, dann werdet ihr automatisch auf conanwiki.org/wiki/Conan weitergeleitet. Also ihr landet automatisch auf der neuen Website und nicht mehr auf der alten. Und das dürftet ihr mittlerweile auch schon alle mitbekommen haben, hoffe ich. Und wenn nicht, dann erfahrt ihr es hier in diesem Conancast. Ich denke, das ist alles, was man dazu sagen kann. Also es freut uns sehr, dass wir umstellen konnten, dass wir endlich diesen Weg gegangen sind. Wir haben wirklich schon Monate, ja fast Jahre lang, na, das ist ein bisschen übertrieben, aber wir haben wirklich lange daran gearbeitet, an dieser Umstellung. Genau, monatelang haben wir wirklich überlegt, diskutiert, wie soll es aussehen, welche URLs überhaupt. Und all das. Es geht ja alles auch um Marketing. Und wenn wir bei Facebook als Conan News zu finden sind, wie ich ja auch schon so häufig gesagt habe, und wenn man dann Conan News, damit verbindet man nicht gleichzeitig detektivconan-news.com. Das verbindet man einfach nicht. Und bei conannews.org ist viel schneller die Verbindung zu Conan News bei Facebook, bei Twitter gegeben und auch bei anderen oder auch bei YouTube. Es ist einfach ist einfach ein Markenname schon, kann man sagen. Also es ist festgelegt, so wie Coca-Cola oder andere. Oder wie hießen die anderen? Welcome Burgers. Es ist festgelegt. Und Conan News, das sind wir. Und das wollen wir jetzt auch zukünftig mit unserer URL sein. Genau. Und wer jetzt noch immer nichts verstanden hat, der schaut nochmal auf meine Newsmeldung. Oder der sollte nochmal von Anfang an den Podcast hören. Oder so. Das geht natürlich auch gerne. Gut, das war ja eine lange Ankündigung heute, aber sie war auch sehr wichtig, muss man sagen. Also wir sind 3 und dabei bleibt es auch. Es sei denn, wir kriegen noch ein 4. Projekt. Man weiß nie. Der Conancast war ja schon mal so ein praktisch 4. Projekt, ist jetzt eigentlich mehr ein Unterprojekt vom News-Podcast, sagen, er steckt in diesem Conancast wirklich sehr viel Arbeit und das ist schon... Und auch sehr viel Potenzial, also wir haben hier ist schon auf der viele Ebene Hörer, von viele Conan Kommentatoren. News. Mindestens, ja. Mindestens. Also. Machen wir weiter mit Detective Conan, nachdem wir jetzt unsere organisatorischen Angelegenheiten hier geklärt haben. Und da geht es zunächst einmal los mit Film 16, Der 11. Stürmer. der jetzt hier auch bald in Deutschland erscheinen wird, ist gar nicht mehr so lange hin. Der kommt nämlich auch mit 5.1 Tonspur. Tonspur. War Kevin? Ja, genau so ist es. Nämlich, Kasey hat schon öfters versprochen, letztlich auch bei Film 14, ja, Moment mal, wir möchten euch nicht nur Stereo-Sound, also Stereo-Sound, mit 2.0 bieten, sondern auch Dolby Digital von überall, von hinten, von vorne, von hinten, von vorne, von links, von rechts, von oben, von unten. Von der Mitte. Mit 5.1, von der Mitte auch, ja. Und das machen sie jetzt, tatsächlich. Der 11. Stürmer erscheint mit einer 5.1 Tonspur und damit haben wir zusätzlich zur, wenn wir zur DVD zur Blu-ray greifen, nicht nur Full HD, sondern auch Full HD für die Ohren, nämlich einen tollen Klang mit Surround Sound, der sich hören lassen kann, in der Tat. Genau, also man kann sagen, man sitzt dann praktisch mit im Fußballstadion, wenn Conan und die Richtig. Anderen dort dann um die Wette eifern. Ich bin auch schon sehr gespannt auf den Film und ich kann schon mal ankündigen, es wird dann natürlich wieder ein Audiokommentar zu geben, wenn ihr den hören wollt, wenn nicht, dann machen wir eben keinen. Ja. Könnt ihr uns gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das wieder haben wollt. Und ja, ansonsten freue ich mich auch. Ich habe den Film noch nicht gesehen. In Japanisch ich auch mit nicht. Untertitel ich gar auch nichts. Noch nicht. Und von Schön. Daher wird das für uns alle eine Premiere. Oder habt ihr den Film schon gesehen, Clemens Nein. und Olli? Ja, ich muss zugeben, ich habe ihn mir schon angesehen. Das ist allerdings auch schon etwas länger her. Kannst du ihn empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe ihn tatsächlich auch schon gesehen. Und musste das aufgrund von Dub-Arbeiten tun. Und ja, das war eigentlich recht solide, allerdings nicht herausragend. Ah, okay. Also praktisch auf dem, ich würde sagen, auf dem Niveau voriger Filme hört sich das an. Oder wie sortierst du das ein? Das wird jetzt sehr feinschrittig. Also das kann ich nicht so einfach einordnen. Okay, ja, werden wir selber sehen. Wir haben noch Fall Zeit. Unser genau. Urteil dazu bilden. Ihr werdet das irgendwo bei uns hören, denn wir sind ja der Conan-Cast. Oder lesen. Das uns. Lesen werden wir das natürlich auch. Im Wiki natürlich auch. Im Wiki, im Wiki haben wir auch. Ja. Da könnt ihr auch alles lesen. conanwiki.org/wiki/film-16. Oder im Forum könnt ihr auch darüber diskutieren, wenn ihr denn darüber diskutieren Absolut. Wollt. conanforum.org, ne? Genau. Und wo wir gerade schon bei Film 16 sind, es ist nämlich auch eine Besetzungsliste aufgetaucht. Ja. Nicht wahr, Kevin? Auch hier muss ich wieder sagen, ja, so ist es. Neben den üblichen Charakteren Conan, Ran, Kokoro, Genta und so weiter, die übrigens alle Standardsprecher erhalten haben, große Freunde bei uns, gibt es noch ein paar neue Leute, die auch neue Sprecher haben. Unter anderem möchte ich ein paar Namen loswerden, unbedingt, von denen ich erst kürzlich gehört habe. Matthias Deutelmoser, Marie-Louise Schramm, ja, das waren so zwei bekanntere, die bei ganz neuen Charakteren auftauchen, die wir noch nicht kennen. Ja, bei allen alten Charakteren, es ist eine tolle Meldung, bleiben die Standardsprecher erhalten. Wir haben Tobias Müller, Juliane Jakobait, Jörg Hensler, wir haben Andrea Katrin Löwig als Alheimerer, das freut mich ganz besonders, Klaus-Dieter Klemsch, Dr. House haben wir als Inspektor Melgorel, wir haben tolle Sprecher und ich freue mich tierisch. Ja, ich werde narrisch, ne? Würde ich fast so sagen. Ja, genau, so wie es im Newsletter drin stand. Und wer den Film auf Film 16 gar nicht mehr warten konnte, der hätte auch zur Konichi gehen können, denn dort wurde der Film mit dem Titel Der 11. Stürmer auch schon gezeigt. Die Konichi war ja vom 13. bis 15. September, soweit ich das in Erinnerung habe. Von unserem Team war leider niemand dort, es gab aber ein inoffizielles User-Treffen. Und anbei, wenn ihr auf der Frankfurter Buchmesse seid, mal ganz nebenbei, dort könnt ihr uns auch antreffen, denn neben mir wird auch Kevin dort vor Ort sein und wir werden Du bist auch dabei? Ich bin auf jeden Fall dabei, ja. Auf einmal? Aha, das wusste ich nicht. Und wenn ihr dann am 11., 12., wir sind beide natürlich nur am 12., also am Samstag, ich bin am 12., ja, genau. Dort, wenn ihr uns dann treffen wollt, könnt ihr gerne mal vorbeikommen. Es sind auch noch andere aus dem Forum dort. Ich habe gerade keine Namen mehr im Kopf, aber... Für euch ihr könnt uns auch gerne hier in den Kommentaren... In Form von Philipp und von mir. Genau, ihr könnt uns auf jeden Fall in den Kommentaren schreiben, wenn ihr da seid, dann können wir ja mal schauen, ob wir uns dann irgendwie treffen können. Das finde ich immer sehr schön, mal ein paar Hörer oder Kommentatoren aus dem Newsblog zu sehen, die man dann eigentlich nur so liest. Das ist immer ein ganz anderes Gefühl. Und wenn ihr uns immer schon mal treffen wollt, dann habt ihr da jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit zu. Das war auf dem Japan-Tag auch schon eine tolle Erfahrung mit euch. Vielen Dank dafür. Ich freue mich in dem Sinne auf die Frankfurter Buchmesse. Ja. Philipp und ich sind dabei. Gut, dann schließen wir das Thema mal ab, Frankfurter Buchmesse beziehungsweise Film 16 und gehen mal über zu unserem Lieblingssender, sag ich mal. ja, und okay. Zwar... Nein, Viva hat angekündigt, beziehungsweise könnte es sein, dass Viva 2014 eine erweiterte Anime-Palette haben wird. Und da laufen die Verhandlungen ja noch, beziehungsweise man erfährt seit einigen Wochen, Monaten schon gar nichts mehr von Viva. Und ich muss sagen, ich habe auch schon gehört, dass die, oder habe vernommen, dass die Fangemeinde schon ein bisschen ungeduldig wird, was das angeht. Im Herbst war ja angekündigt, kommen neue Informationen zur Anime-Palette. Und ich bin ehrlich gesagt schon gespannt, was es denn damit auf sich haben wird, was passieren wird, wie es weitergeht. Ja, ein Fragezeichen bleibt jetzt im Moment auf jeden Fall. Aber wenn man so die Inuyasha-Meldungen hört, könnte diese erweiterte Anime-Palette tatsächlich neue Folgen sein. Nicht von Conan, sondern von Inuyasha. Das wäre natürlich ein Schlag für uns, aber auch ein Befreiungsschlag für alle Fans, die seit Jahren nicht nur auf Conan warten, sondern auch auf Inuyasha. Von daher ein zweischneidiges Schwert. Da muss man natürlich ein lachendes und ein weinendes Auge haben am Ende. Ja. Der Vorteil ist natürlich, wenn Viva wirklich Inuyasha synchronisieren sollte. Wenn. Ja, aber wir sprechen hier im Konjunktiv. Dann wäre natürlich der Vorteil, dass die Serie nur wenige Episoden hat. Sprich, wie viel waren das? 180, 200? Und da da kann man ganz einfach sagen, wir bringen die letzten 80, 100 Folgen oder meinetwegen auch noch weniger und machen dann noch eine zweite Staffel hinterher. Aber man hat ein Ende in Sicht und kann dann sagen, wir bringen das Ende. Und dann wären die Fans natürlich ziemlich froh, endlich mal eine abgeschlossene Serie zu haben. Inuyasha ist ja schon seit auch aus RTL 2 Zeiten noch bekannt und hier in Deutschland. Ja, sehr bekannt. Und auf jeden Fall wäre es dort ein Erfolg, auch für die ganze Anime-Szene, wenn es dort weitergehen würde. Zwar natürlich schade, dass es nicht direkt Conan ist, aber Inuyasha ist auch was. Und ich muss dazu sagen, das war ja in einer Zeitschrift, wurde das ja schon publik gemacht, dass es angeblich weiter synchronisiert werden soll. Ja. Ist natürlich die Frage, wie hoch der Wahrheitsgehalt da jetzt ist. Viva hat sich dazu noch nicht gemeldet. Synchronsprecher und so weiter melden sich ja sowieso nicht. Parallel dazu war es ja auch so, dass Viva ankündigte, das Anime-Programm zu kürzen, sprich die Nachtwiederholung von Inuyasha wurde jetzt gestrichen, stattdessen läuft SpongeBob Schwammkopf, meine ich, und die Pinguine aus Madagaskar laufen die ja bei Viva sowieso Tag und Nacht hoch und runter laufen. Und es stand auch zur Diskussion, ob nicht Inuyasha im Abendprogramm gestrichen wird. Da war noch ein Fragezeichen im Programmplan, allerdings wurde das jetzt wieder gestrichen und Inuyasha steht dort, allerdings noch ohne genaue Episodenbezeichnung für November. Also kann natürlich sein, dass im November schon neue Folgen kommen, wäre natürlich sehr kurzfristig, aber man muss sagen, kurzfristig passt zu Viva, denn damals wurde ja auch sehr kurzfristig angekündigt, dass Detective Conan im Programm steht. Absolut, 2011, ja. Das war ja auch sehr, sehr kurzfristig. Am 5. Dezember war es soweit. Ja, aber sie hatten ja erst im November oder so angekündigt, dass es losgeht. Ja. Und wenn man jetzt hier im Oktober ankündigt, dass im November neue Folgen kommen, kann sein. Weiß man nicht. Also ich finde ja, je kurzfristiger, desto überraschender. Und ich denke, der Überraschungsgehalt würde doch sehr schön sein, wenn man dann kurzfristig erfährt, dass es neue Detektiv-Conan-Folgen geben wird, auf das wir alle sehnsüchtig warten. Ich persönlich aus meiner Sicht habe sehr gerne Geduld, solange wir eben das bekommen, was wir wollen. Ja. Also die Sache ist ja, Anfang November läuft die zweite Wiederholung, meine ich. Die zweite, also auf jeden Fall läuft Inuyasha nach den deutschen Folgen aus. Und dann ist eben die Frage, was als Nachfolge kommt. Kommt wieder noch eine Inuyasha-Wiederholung? Kann sein. Kommen vier Folgen Detektiv Conan? Kann auch sein. Kommen dort die Pinguine aus Madagaskar? Kommt vielleicht One Piece, was auch schon zur Diskussion steht? Obwohl man da natürlich sagen muss, dass die Rechte dort teilweise ja auch schon bei ProSieben Max liegen. Demnach wäre das so eine, würden dann zwei Schiffe auf dem Ozean fahren, sag ich mal. ist die Frage, wenn das jetzt bei ProSieben Max läuft und dann noch bei Viva andere Folgen, sehr verwirrend. Und vor allem auch noch zur gleichen Sendezeit, soweit ich das weiß. Ähnlich. Das wäre natürlich. Also es bleibt spannend. Wäre natürlich ziemlich lustig, wenn Viva eine One Piece Episode zeigt und gleichzeitig läuft bei ProSieben Max auch eine One Piece Folge. Also lustig wäre, also noch lustiger wäre, wenn Viva mit One Piece anfängt, eine Folge weiter als ProSieben Max. Also das wäre genial, oder? Ja, das wäre wirklich genial. Ich will wissen, wie es weitergeht, und dann gehen wir zu Viva. Aber soweit ich das bisher gelesen hatte, soll es bei Viva bei Episode 260 irgendwo losgehen. Mhm. Und bei ProSieben Max sind die ja gerade erst, haben die gerade erst angefangen. Beziehungsweise es läuft ja jeden Tag was. Also, ja, so weit sind die noch nicht gekommen. Ich denke mal, unter den ersten 100 Folgen werden die sicherlich noch sein. Ja, ja, ja. Demnach ist alles nur Spekulation hier und es steht so viel im Raum, es steht so viel. Was aber feststeht, das muss man sagen, ist eine schlechte Nachricht für alle Detektiv-Conan-Fans, die gerne den Samstag vorm Fernseher verbracht haben. Denn nachdem der vor kurzem erst wieder aufgenommen wurde ins Programm, wird er jetzt wieder gestrichen und es gibt keinen Detektiv Conan Samstag mehr mit Wiederholungen. Das heißt, wir kommen nur noch unter der Woche in den Genuss von Detektiv Conan, beziehungsweise am Samstag laufen, glaube ich, noch zwei Episoden. Noch zwei, glaube ich, ja. Aber, naja, okay, dann wird der Montag eben wiederholt, aber das ist ja wirklich kein richtiger Detektiv Conan Samstag, wie wir ihn von Viva kennen. Geduldig sein, beten und arbeiten. Ja, wie Clemens schon sagte, auf jeden Fall Geduld ist hier das richtige Stichwort. Und ich denke auch, wenn man Viva immer kritisiert, ich meine, es wird auch häufig der Kritikpunkt gebracht, dass Viva einfach nur die Anime zum Schein laufen lässt. Das heißt, die werden einfach durchgesendet, bis man die nicht mehr sehen kann. Der Mythos, dass um neue Folgen verhandelt wird, wird am Leben erhalten, damit alle glücklich sind. Und irgendwann, wenn die Kuh gemolken ist, dann ist Schluss mit lustig und es wird kein Detective Conan, kein Inuyasha, kein Anime mehr gezeigt. Ich möchte jetzt unbedingt mal all diesen Kritikern mal sagen, dass wir Viva viel zu verdanken haben. Das wollte ich auch sagen. Gut, das möchten wir unbedingt mal sagen. Erstens, die ungeschnittenen Episoden, die wir bei RTL 2 noch nie hatten. Auf RTL 2 lief Conan jahrelang geschnitten in verstümmelndster Weise, wie man, also, Und wenn man dann auf Viva geschaut hat, das war eine Premiere. Ja? Und die kann man nicht schlecht reden. Gar nicht. Ja, ich muss auch sagen, also die Kritik ist auf jeden Fall berechtigt. Ich kann sie auf jeden Fall nachvollziehen und verstehen, dass alle wütend sind, weil sich bei Viva nur alles im Kreis dreht. Dort wird One Piece, Detektiv Conan, jetzt Inuyasha, Naruto wurde mal gezeigt, wird allerdings nicht mehr gezeigt. Also diese drei Serien werden rauf und runter gezeigt seit zig Jahren. Und es gibt keine neuen Erkenntnisse. Es gibt nichts Neues, außer so ein paar Spekulationen, die sich ja wieder im Sand verflüchtigen. Man muss sagen, wirklich, also wir wurden ja, also Kevin und ich waren ja bei Viva in Berlin und haben uns dort mit denen unterhalten. Und sie waren wirklich, ist natürlich schon einige Zeit her, aber sie waren, da, so lange gar nicht, ein Jahr, ein bisschen. Sie waren, also Juli 2012 war das, glaube ich, sie waren daran interessiert, mit der Anime-Community zu sprechen, zu wissen, was wir wollen und wie wir es wollen. Finde auch, die sind sehr dahinterher. Sie haben natürlich noch andere Bereiche, ganz klar. Sie können nicht sagen, wir setzen alles auf Anime und bei den anderen machen wir überhaupt nichts mehr. Sie können sich nicht nur um uns kümmern. Sie haben sich sehr stark um uns gekümmert, das steht fest. Ja. Wir haben das mitbekommen in der Community, in der Anime-Community. Eine eigene Anime-Community von Viva. Sowas gab es bei RTL 2 nie. Doch, Pokito, aber naja, okay. Ja, also, ne? Nicht zum Diskutieren und gar nichts. Und haben uns dort einfach nur Informationen vorgesetzt, damit mussten wir leben. Und 5555 Daumen und sowas, aber das will ich hier gar nicht weiter ausbreiten. Ja, ja. Übrigens habe ich dazu gehört, dass einige Facebook-Seiten von Detective Conan auch ähnliche Aktionen aufgezogen haben. Und es hat natürlich überhaupt nichts mit Detective Conan zu tun. Also das könnt ihr getrost vergessen. Das hat nichts, rein gar nichts mit neuen Folgen zu tun und mit gar nichts. Das ist einfach nur, die wollen nur Daumen machen. Hascherei, gar nichts anderes. Also wenn ihr auf Facebook seht, hey, wenn ihr liked, dann machen wir neue Folgen. Nein. Wo kein Impressum steht, wo keine offiziellen Daten vom Seitenbetreiber, von dem Synchronstudio, vom Lizenzgeber, wenn die fehlen, dann könnt ihr lieber sagen, die neuen Folgen kommen bei ARD. Ne? Aber Viva, muss man sagen, hat sich wirklich, wirklich ins Zeug gelegt und hat wirklich viel für die, du hast es schon aufgezählt mit den ungeschnittenen Folgen, viel für die Community getan. Hat auch zum Beispiel, wenn wir uns mal erinnern, die One Piece Filme liefen dort mal. Ja. Könnte man auch mal wiederholen, fände ich sehr klasse, ich habe die nämlich nicht gesehen. Detective Conan Filme könnte man vielleicht auch mal zeigen, die liefen ja auch schon bei RTL 2. Es gibt Möglichkeiten, es gibt wirklich, ich habe das Gefühl, da kommt noch was. Also und sie schreiben uns ja auch immer, wir sind ja in Kontakt mit denen, beziehungsweise Kevin schreibt denen immer. Und Ich merke, da ist noch was. Ich habe das Gefühl, das dauert einfach lange, und wenn wir hier sitzen und wir als Experten, die wirklich für die ganze Community dort mit denen in Kontakt sind, uns mit denen austauschen, bei ihnen waren. Ich will nicht sagen, dass ihr uns die Meinung abkaufen müsst, aber ihr könnt wirklich, ich denke, ja, alles ist gesagt. Es wird auf jeden Fall noch was kommen. Ja, wir dürfen natürlich auch nicht den positiven Nebeneffekt der Ausstrahlung Native Commons auf Viva und Wiederholung außer Acht lassen, genau. Der Bekanntheitsgrad bleibt erhalten, wird weiter ausgebaut. Ich bin immer persönlich verwundert und kann es auch nur bestätigen, Personen, die mit Delticon nichts mehr zu tun haben, plötzlich auf einmal diese Serie wiedersehen und ach, das kenne ich doch noch hier aus uralten Zeiten. Ja. Und so bleibt das dann tatsächlich gewahrt und es überrascht mich immer wieder. Und tatsächlich kann Conan auch permanent immer in Wiederholung laufen. Es hat tatsächlich immer noch diesen positiven Nebeneffekt, auch wenn diese besonderen Fans, die sich auch wirklich mit der Handlung auseinandersetzen, da nicht so froh drüber sind. Ja, der Großteil, der hat nämlich mit der Handlung an sich ein wenig am Hut. Der schaut sich einfach nur einen Fall an und will mitraten, mehr nicht. Man muss sagen, der Hype um Dative Conan lässt zwar ein wenig nach, also der Hashtag Viva Conan wird ja kaum noch benutzt. Ich war da neulich mal, da passiert ja so gut wie gar nichts. Da sind so 3-4 Benutzer, die da immer noch mit tweeten, soweit ich das mitbekommen habe. Aber es ist trotzdem so, wenn ich im Wiki bin und dort einen neuen Benutzer, der sich anmeldet, ein bisschen mitarbeitet, und dann auf seine Benutzerseite schreibt, dass er Detective Conan durch Viva entdeckt hat, 2011 bis 2013, denke ich mir, es hat doch einen guten Effekt. Zwar sind die auch die Besucherzahlen nicht mehr so wie beim ersten Durchlauf oder sonst wann im Wiki, aber ich muss sagen, es ist wirklich, wirklich viel passiert und die Ausschau bei Viva, die bringt wirklich eine Menge. Also wir haben wirklich neue Benutzer bekommen, neue Helfer, neue Leute, die sich mit uns unterhalten, die auch über Viva hinaus dann die Serie weiterverfolgen, weil sie einfach wieder auf die Serie gestoßen worden sind und dann denken, Mensch, das war eine klasse Serie, ich habe jetzt alle 333 Folgen gesehen, kaufe ich mir meinetwegen den Manga über einen Wiki-Shop, schaue mir die anderen Episoden mit Untertiteln an oder was weiß ich was. Also es ist wirklich ein positiver Effekt, den wir durch Viva bekommen und der, da sind wir Viva einfach zu Dank verpflichtet. Das ist ganz klar. Ich muss auch immer wieder schmunzeln, wenn ich auf Personen stoße, die sich fragen, ja, ist er denn jetzt endlich groß geworden oder nicht? Ja. Ja, und dann erfahren sie, oh, die Serie läuft ja noch immer in Japan. Ja, das fragen mich auch manche Leute. Ja, wie und, waren die für die Männer in Schwarz? Genau, die meisten kennen ja noch die guten alten Gin und Wodka, aber was Gin hat es denn jetzt eigentlich damit auf sich? Und ich denke mal, um noch mal kurz auf Viva zurückzukommen, wenn sie jetzt, sie haben angekündigt, es gibt ein Herbst der Entscheidung oder was ich was, wie man das nennen kann, aber sie haben gesagt, im Herbst kommt was. Wenn wir jetzt es ist ja schon allgemein Herbst. Wenn wir jetzt im, ich sag mal, Dezember oder nächstes Jahr oder Januar 2014 immer noch da sitzen und keine Informationen haben, dann sollte man wirklich skeptisch werden und mal nachhaken, was denn da los ist. Und dann werden wir auch skeptisch. Und dann fragen wir auch nach für euch. Sie haben extra was bekannt gegeben, wann es Informationen geben wird. Genau. Und wenn sie jetzt wie RTL 2 ankommen und sagen, es gibt nichts Neues, dann kann man sagen, okay, das Kapitel Viva könnte man abhaken. Aber so haben sie gesagt, es gibt was Neues und ich bin auch ziemlich sicher, dass da was kommen wird. Es muss was kommen, um die Glaubwürdigkeit von Viva am Leben zu erhalten. Richtig. Im Bereich Anime. Nur am Ende lag es einfach nur daran, dass Tobias Müller ein wenig heiser war und deswegen die Produktion sich ein wenig hinausgezogen hat. Würde ich akzeptieren das wäre, als Grund. Genau, das wäre doch die schönste Lösung, ne? Ursache. Ja, nur das Versprechen, dass eine Entscheidung kommt, heißt aber eben nicht, dass etwas bezüglich Detective Conan kommt. Nee, ganz klar, das natürlich nicht. Das muss man natürlich im Kopf behalten. Aber es gibt bei Viva 3 Serien momentan. Naruto lasse ich mal außen vor. Oder ja, Tsubasa Chronicles lief ja auch nochmal, aber das auch, ist irgendwie nicht so das, was aktuell läuft. Detective Conan, Inuyasha laufen, One Piece läuft, wird eigentlich bei ProSieben Max jetzt bald mit 9 Folgen weitergeführt. Das heißt, es kann, also es sei denn, Viva sichert sich auch die Rechte an den neuen Folgen. Es ist unmöglich. Das könnte natürlich auch sein, aber ich schätze mal, One Piece fällt damit für Viva raus. Das ist ja kein nicht aus eigener Kraft von Viva entstanden, sage ich mal. Demnach werden es entweder neue Folgen von Inuyasha oder Detective Conan sein oder eine ganz neue Serie. Sinnvoll für Viva wäre natürlich eigentlich eine andere Serie, sag ich mal, die auch in etwa 200, 300 deutsche Folgen hat. Zum Beispiel Dragon Ball könnte man bringen. Hätte man auch wieder lange, lange Zeit, um das gemütlich durchzukauen, bis dann wieder irgendwas Neues feststehen muss. Das wäre natürlich die nicht ganz optimale Lösung. Besser wäre natürlich, wenn man zum Beispiel sagt, wir bringen neue Folgen Inuyasha oder Detektiv Conan oder meinetwegen was. Da könnte man auch sagen, wir bringen noch einmal alle 333 Folgen von 1 an und zeigen danach die neuen Folgen. Wäre ich auch mit einverstanden. Man könnte ich auch noch zwei, absolut. Man könnte ja noch zwei oder dreimal zeigen und dann sagen neue Folgen. Wäre mir gleich. Also mir auch. Wir nehmen ja. Wäre doch schön. Für Herbst 2014 neue Conan-Folgen. Wir beginnen wir jetzt mit der ja für unser Projekt. Also, ja, es ist geduldig gewohnt. Gut, ich würde sagen, der Anime in Deutschland ist großräumig abgearbeitet für diese Ausgabe. Wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, was mit Viva ist. Könnt ihr mir vorstellen, dass wir nächstes Mal schon Informationen haben? Kann natürlich gut sein. Und Dezember, also im übernächsten News-Podcast, werden wir mit Sicherheit irgendwas haben. Sonst läuft da irgendwas schief. Das kann ich. Weiter geht's dann endlich mal mit dem Manga in Deutschland. Da haben wir jetzt nicht so ganz viel anzukündigen. Aber wir haben ein Ranking gefunden über die bisher erfolgreichsten Manga in 2013 und dort findet sich Detective Conan doch tatsächlich auch wieder. Nicht wahr, Kevin? Absolut. Neben den üblichen Krachern wie One Piece und Naruto, welche gleich mehrmals abgestaubt haben, ist auch Detective Conan dabei. Ganz speziell der bisher erfolgreichsten Mangas 2013, also von Januar bis September, finden wir die Special Black Edition von Detective Conan. Ja, Glückwunsch an EMA. Detective Conan landet auf Platz 7. Toll. Sehr grandios. Man muss sagen, die anderen Titel, die dort zu finden sind, die gehören eigentlich alle zu, also die vor Detective Conan zu finden sind, die gehören nur zu zwei Serien, die in Deutschland wirklich sehr, sehr populär sind, gegen die man eigentlich überhaupt nichts zu melden hat als Manga-Publisher, die auch zu einem anderen Verlag gehören, nämlich One Piece und Naruto vom Verlag Carlsen. Und die haben natürlich auch schon eine Menge Bände, haben auch eine ganz breite Fangemeinde. Ja. Und die sind einfach in Deutschland unanfechtbar, weil sie auch zum Battle-Genre gehören, also zum Hauptgenre, das sich einfach am allerbesten vermarkten lässt. Genau. Wenn man draufhaut, das kann jeder mal lesen. Bam, bei Detective Conan steckt Grips dahinter. Und ich denke mal, das kann nicht jeder, ne? Ja. Also, man muss ja auch. Es spricht einfach eine breitere Masse an. Außerdem muss man ja auch mehr Zeit beim Lesen von Conan investieren, als wenn man einen Action-Manga liest. Stimmt. Also, ich merke das auch, wenn ich einen One-Piece-Band. Ich bin auch großer One-Piece-Fan, muss ich dazu sagen. Wenn ich einen One-Piece-Band lese, dann brauche ich dafür halbe Stunde, Stunde. Bei Detective Conan, da muss man wirklich Stunden aufbringen, um da durchzusteigen. Da kann man den wirklich genießen und hat da wirklich lange, lange gut von. Und bei One Piece denke ich mir immer schon, habe ich ein Band gerade aufgeschlagen, ist es schon wieder vorbei. Naja, okay. Bei Naruto ist es überhaupt, bei Naruto ist es noch mehr der Fall, habe ich das Gefühl. Also da wird das, geht der Band noch schneller vorbei. Und dann muss man natürlich auch neue Bände kaufen und ich denke mal so, ja. Und ja, mit in den Top 10 sind natürlich auch andere Titel wie Fairy Tail, Black Butler oder Bloodlet, wo ich auch sehr überrascht war. Also Fairy Tail ist klar, hat auch eine sehr breite Fangemeinde, ist natürlich auch dem Battle-Genre zuzuordnen. Black Butler habe ich auch gelesen, bin allerdings irgendwann rausgeflogen, weil ich das nicht mehr so genau verfolgen konnte, muss ich mal wieder einsteigen. Geht auch in die Richtung Battle, aber auch ein bisschen mit Mystery-Aspekten, also ein bisschen mehr, also ein bisschen zwischen Detective Conan und One Piece, wer es nicht kennen sollte. Na, ganz grob, also kann man nicht vergleichen. Und Bloodlet habe ich noch gar nichts von gehört, aber das soll ein neuer Kracher hier in Deutschland sein und vom Verlag Tokyo Pop. Ich war auch sehr verwundert, als sie auf der Animagic dort einen eigenen, neben dem Tokyo Pop Stand, gab es einen eigenen Bloodlet Stand. Und da war ich schon sehr verwundert, warum es das denn gibt, weil mich die Serie überhaupt gar nicht angesprochen hat. Aber es war, ich glaube, der Zeichner war auch irgendwie da, aber es war sehr angesagt dort. Und auch, es gibt Boxen dazu, wo man sich die ersten 5 Bände oder so, meine ich, zusammen kaufen kann und sowas. Also es ist sehr angesagt hier in Deutschland und demnach trotz nur 6 Bänden, sage ich mal, schon unter den Top 10. Wirklich, also da muss man sagen, Hut ab, wenn man sowas schafft. Und ich denke, ohne die Special Black Edition wäre Detective Conan auch nicht irgendwo dort vorne gelandet, schätze ich. Ja, sind sie ja auch nicht, also. Man hat aber auch gemerkt, also ich war ja auf der Leipziger Buchmesse zusammen, Marcel war ja auch da, dort hab ich ja gesehen, dass die Special Black Edition war vorrätig, sag ich mal, so ein bisschen überdurchschnittlich, wie bei einem normalen Detective Conan Band, und ging trotzdem reißend weg. Also man hatte schon Samstagmittag, gab's kein Band der Special Black Edition irgendwo mehr auf dieser Buchmesse. Und das fand ich schon ein Zeichen, der Manga kommt an. Und selbst bei der Animagic war es noch so, dass die Special Black Edition auch einigermaßen wegging, obwohl sie schon ein halbes Jahr im Umlauf war. Also wir hatten deutlich zu viele mit, muss man sagen. Also EMA hatte da wirklich kistenweise Special Black Editions eingepackt. Ging natürlich nicht alle weg, aber es ging trotzdem ein Großteil davon weg. Und das ist schon ein Signal, immer noch beliebt. Und wenn man Leute verweist auf Detective Conan, sagt man nicht, ja, um die Handlung zu verstehen, kauft ihr mal Band 1, 5, 13, 17, 91, keine Ahnung. Ich will jetzt nicht alle aufzählen, waren nur irgendwelche Zahlen. 91 sowieso nicht. Aber dann sagt man einfach, guck mal, kauft die Special Black Edition nur 6 Euro. Wirklich günstiger als ein normaler Band. Dreifach so dick oder wie auch immer. Und da hat man alles auf einen Blick, wirklich, was man braucht. Und wenn man dann weitere Informationen haben will zu diesen kleinen Nebengeschichten, die angerissen werden, dann kauft man sich eben die normalen Bände dazu und liest das dann danach. An die Leipziger Buchmesse, muss ich sagen, erinnere ich mich auch noch. Ich glaube, ich war denn da mittags mit dir, da am EMA-Stand. Da habe ich auch diese ganzen Black Editions gesehen, die da schon aufgereiht waren. Die gab's ja da, glaube ich, schon vor dem offiziellen Erscheinungstermin, nicht? Ja, ich glaube schon. Also ich bin dann auf jeden Fall 2 Stunden rumgegangen, weil die noch nicht zum Verkauf standen. Als ich dann zurückgekommen bin, waren die schon alle weg. Also konnte ich mir gar keine mehr kaufen. Das war auch komisch. Ich konnte mir dort auch keine kaufen. Ich wollte eigentlich extra noch eine. Hätte ich mir die wahrscheinlich Freitag schon sichern müssen. Aber das denkt man ja nicht. Naja. Das war schon komisch, nicht? Das Conan-News-Team ist extra da am EMA-Stand und das kriegt keine Conan-Wände. Naja. Ja. Gut, dann sind wir auch schon durch mit dem Deutschland-Teil hier soweit. Kommen wir mal zur spoilerfreien Zone. Da ist auch wieder einiges passiert. Natürlich neben der Hauptankündigung heute, dass wir jetzt Conan News, Conan Wiki und Conan Forum heißen. Das habe ich natürlich schon vorweggenommen, direkt am Anfang, weil es einfach sehr, sehr wichtig ist. Und Conan Cast bleibt natürlich erhalten. Jetzt spoilerfreie Zone. Frankreich hat jetzt auch Band 73, nicht weiter erwähnenswert. Dort geht es natürlich auch voran. Könnt ihr euch gerne kaufen, wenn ihr denn Französisch könnt und gerne mal wissen wollt, wie Detective Conan auf Französisch sich lesen lässt. Der nächste, die müssen ja noch ein bisschen länger warten, also bis Band 74, der erscheint erst im Dezember, am 6.12. Da haben wir bereits 78 Bände, oder? Ja, genau, also wir haben ja schon 78 genau. Bände und ich denke mal, in Frankreich will sich jetzt so einbürgern, dass man alle 3 Monate ein Band rausbringt, also praktisch regelkonform dem japanischen Stand hinterherhinkt, sage ich mal. Wäre in Deutschland auch wünschenswert, wird auch bei anderen Serien so gemacht, zum Beispiel bei One Piece, um beim Beispiel zu bleiben, ist es so, dass dort hier in Deutschland alle 3 Monate neuer Band rauskommt. Da gibt's einen regelmäßigen Rhythmus, obwohl wir auch ziemlich dicht am japanischen Stand sind. Und bei Detective Conan ist einfach so, da weiß man nie, wenn jetzt EMA rauskommt und sagt, Frühjahrsprogramm, da kann Detective Conan 3 Monate hintereinander erscheinen, dann wieder ein ganzes halbes Jahr nix. Es kann sein, weiß man nicht. Das finde ich immer so die Ungewisse dabei. Ist nicht schön, aber... Die japanischen Bände erscheinen auch nicht so ganz genau regelmäßig, also auch nur ja, so alle 3-4 Monate. Ja. Auf jeden Fall, die Italiener machen es doch schon regelmäßiger, also am japanischen Stand die angepasst. Sind, ja, die sind die haben ja am 8. Aus. August hatten die ja Band 77 und am 12. Dezember kommt dann auch schon Band 78, ja. Dann haben wir eine Conan-Quiz-Ausgabe veröffentlicht, an die ich mich jetzt gar nicht mehr so ganz erinnere. Die 8. Ausgabe mit Chrissy. Ach doch, genau, stimmt, war ja schon... erinnere ich mich wieder dran. Ja, fand ich sehr gut. Sehr gut. Das war doch auch sehr spannend, nicht? War ja auch die drittletzte Ausgabe. Ja. Also wir nähern uns schon langsam den Ende. Unbedingt mal reinhören. Das finde ich, die Ausgabe war wirklich eine meiner Highlight-Ausgaben, muss ich sagen. Also gute Kandidatin und da kann man wirklich gespannt sein, wie weit sie es gebracht hat. Ich habe mich gerade schon gewundert, dass du es vergessen hast. Das. Ja. Naja. Ja, gut, dann haben wir auch noch einige neue Ausgaben rund um die Legende von um den Schatz von Kegan, langer Name. Ja, der Titel. Genau. Ja. Ausgabe 4, das Fußabdruckmysterium. 5, die Grashüpfer-Boys und der Ermittlungsabschluss im 6. Teil. Ja, die Grashüpfer-Boys, nicht? Da habe ich auch ein paar Antworten bekommen, dass die an die Grashopper Zürich angelehnt sein könnten, an diese Fußballmannschaft, nicht aus der Schweiz. Aber es war irgendwie so ein Zufall, bin ich einfach so drauf gekommen. Ja, genau, so 3-0 Parts. Ich habe sehr viel übersetzt. Ja, wir wollen ja das Spiel auch mal abschließen, nicht? Und der vierte Part ist ein bisschen länger als normal. Und der fünfte und sechste waren eigentlich zusammen, aber die habe ich dann aufgeteilt, weil es über 40 Minuten waren, damit nicht so viel da in einem Part da drin ist und der Kopf dann am Ende qualmt. Und damit sind dann die Ermittlungen praktisch schon mal abgeschlossen und oder wir fangen an, den Fall aufzulösen, sag ich mal so. Dann habe ich noch ein Wort zum Sonntag veröffentlicht, rund um die Short Stories, die ja im September überall ein bisschen publik gemacht wurden. Im Wiki hatten wir dort ja den Artikel des Monats, haben dort auch bei Facebook ein bisschen darauf hingewiesen. Im Newsblog kam eben dieses Wort zum Sonntag von mir, ob man noch oder ob die Leser oder ihr Hörer noch die Short Stories kennen. Und da kamen doch sehr geteilte Informationen zurück. Einige bei Facebook haben Bilder gepostet von der ganzen Short Stories Reihe 1 bis 18. Einige haben gesagt, sie haben gar kein Band und einige wussten gar nicht, was es überhaupt ist. Gibt ja bisher in Deutschland nur 18 Bände. Und es ging auch vor kurzem eine Anfrage an EMA und dort wurde gefragt, ob geplant ist, weitere Short Stories herauszubringen. Wurde ein bisschen uneindeutig geantwortet, aber sieht, glaube ich, nicht so aus, als würde es neue Short Stories Bände in Zukunft geben. Von daher haben wir die alte Tradition der Short Stories ein bisschen aufgegriffen, war ja damals lange Zeit im Wechselrhythmus hier in Deutschland, wurde es ja veröffentlicht mit der Originalserie. Und ich muss gestehen, ich habe auch nicht so viele Bände. Ich habe, glaube ich, nur 8 hier bei mir zu Hause. Und ich weiß gar nicht, wie es bei euch aussieht. Habt ihr Bände der Short Stories? Ich habe einen und danach habe ich es gelassen. Also ich habe gar keinen, weil als sie damals rauskam, hatte ich auch überlegt. Aber dann habe ich irgendwann gehört, dass sie halt nicht von Aoyama selbst gezeichnet sind. Somit nicht zum Hauptmanga gehören und deswegen habe ich dann davon mal abgesehen. Ja, ich meine, also man sieht es auch sehr deutlich, dass es nicht von Aoyama gezeichnet ist. Also der Zeichenstil unterscheidet sich schon sehr stark von dem Originalen. Also ja, das merkt man auch. Ja. Wirkt also ein bisschen kantiger oder ich weiß gar nicht mehr. Ich habe lange nicht mehr reingeguckt. Vor allem sind die Handlungen auch ein bisschen eindeutig. Also wenn man dort die Fälle liest, dann kann man direkt, also wenn es ein Fall ist, wo man mitraten kann, dann kann man direkt schon nach dem ersten hingucken und sagen, ach, das ist doch der Täter, ganz klar. Ich glaube auch, die Fälle sind da selten länger als 2 Kapitel, nicht? Also die sind meistens relativ kurz. Und alle meistens 1 Kapitel. Ja, am Anfang meistens 1, dann wird das später zu 2 Kapiteln und also im japanischen Stand eher noch, da gibt es dann noch mehr Bände, gibt es da schon 38 und manchmal gibt es sogar 3 Kapitelfälle. Also das, was bei Detective Conan Standard ist, ist in den Short Stories das längste. ich würde sagen, wir machen weiter mit dem Lupin Sansei-Teil, nicht wahr, Kevin? Der erscheint ja jetzt als Manga, beziehungsweise eigentlich, also nicht der Kinofilm, der bald erscheint im Dezember, sondern das alte Special, das in Japan auf DVD veröffentlicht oder Blu-ray veröffentlicht wurde. Und ich denke mal, ich weiß gar nicht, ob du noch was dazu sagen möchtest. Also es war mal ein Special 2009. Lupin, der dritte, wenn wir definitiv können. Hört sich komisch an. Der dritte, was auch immer. Der erscheint jetzt, wie Philipp sagte, auch als Manga. Wahrscheinlich auch, um einzustimmen auf den neuen Lupin, der dritte, The Third Sansei versus Conan Film, der soll ja auch einstimmen und ich denke, ist eine gute Gelegenheit, nochmal die Aufmerksamkeit auf beide Charaktere zu lenken, aber wer das Special von damals kennt, Aufwärmung von alten Brötchen. Ne? Also ich kenne das Special nicht, aber muss sagen, Manga... Ich hab's gesehen, es war echt gut. Ich kann mir vorstellen, dass es gut war, deswegen gibt's ja wahrscheinlich auch jetzt einen Kinofilm. gut, geschlussfolgert. Aber ich würde so einen Manga, auch wenn man den nach Deutschland bringen würde, schon begrüßen. Der erscheint, glaube ich, in einem anderen Magazin, das, glaube ich, nur alle 2 Monate herauskommt. Und im November soll es ja auch ein Sammelband noch zugeben. Das heißt, EMA könnte praktisch, wenn sie mal wieder nichts zu tun haben und abseits der Originalstory was herausbringen wollen, wie zum Beispiel die Sonderbände, dann könnten sie auch so einen Le Pen-Manga veröffentlichen. Wäre was man bringen könnte. Würde mich sehr freuen. Und wäre sicherlich auch interessant für alle. Könnte man ja sogar mit KZ abstimmen, dass man dann sagt, wir bringen den das Special von damals auf DVD heraus bei KZ und dann den Manga bei EMA beispielsweise. Den Manga bei KZ wäre ein bisschen komisch, wenn dann EMA ja schon die Rechte an Detective Conan hat. Das sollte man dann meiner Meinung nach nicht machen. Aber ja, gut, dann gibt's auch noch zum neuen Kinofilm, der ja am 7. Dezember, meine ich, in Japan erscheint, einen neuen Trailer, der veröffentlicht wurde. Der ist jetzt auch etwas länger. Die Website wurde auch ein bisschen aktualisiert. Die heißt ja Lupikona, glaube ich. Ja, genau. Das N einfach bei beiden Namen gestrichen, sehr schön. Also, genial, ja. Kreativität ohne Grenzen, ja. Ja, da ist der neue Trailer zu sehen. Dadurch, dass ich den, das Crossover vorher nicht gesehen habe, kann ich auch mit Le Pen wenig anfangen und kann die Charaktere auch nicht zuordnen. Ich kann nur sagen, es gab eine sehr intime Szene zwischen mit Ai und einer aus dem Le Pen-Genre. Fujiko heißt die. Okay, ja. Auf jeden Fall taucht Conan noch auf. Ja, Detective Boys waren, glaube ich, auch mit dabei. Dann eben noch ganz viele Charaktere aus dem Le Pen-Genre. Ja, man kann ja allgemein sagen, dass die Le Pen, also das Franchise, so ein bisschen gewalttätiger, sage ich mal, ist. Und ja, in den Filmen kommen auch teilweise ein paar, ich will fast sagen, unzensierte Stellen vor, was so Darstellungen von nackter Haut angeht fast. Und wenn man sich ein bisschen mit der Serie auseinandersetzen will, kann ich durchaus einen Film empfehlen, den gibt's auf Deutsch, das ist Das Schloss des Cagliostro, der war sehr schön. Das war auch mein Einstiegsfilm. Habe ich schon mal gehört. Ich glaube tatsächlich, den hat sogar... Ja, da gibt's einige Filme auf Deutsch. Also den hat, glaube ich, Kase sogar rausgebracht, wenn ich mich richtig erinnere. Das geistert hier schon seit 2 News-Podcasts im Raum, dass Kase die Filme veröffentlicht. Ich hätte eigentlich mal nachgucken müssen, ja, stimmt. Vielleicht wissen wir es beim nächsten News-Podcast, sonst könnt ihr uns auch gerne in die Kommentare schreiben, dann wissen wir es nächstes Mal. Ich bedanke mich. So, ich habe gerade gegoogelt, ist bei Anime Virtual, also Kase erschienen, stimmt. Endlich wissen wir das auch, ja. Toll. Alle Kommentare bitte gleich wieder löschen. Gut. Noch nicht abschicken. Alle, die getippt haben, tut uns leid. Ja. Dann sind wir durch mit der spoilerfreien Zone. Hat ja heute etwas länger gedauert, aber... Bevor wir jedoch zu der Spoilerzone kommen, möchte ich noch auf eine weitere Produktion des Conancast hinweisen, nämlich, dass auch demnächst das Conan-Café erscheinen wird. Da dürft ihr sehr gespannt sein. Es erwartet euch wie immer eine sehr interessante Runde. Genau gesagt, 3 interessante Runden. Ja, gut, dann möchte ich Kevin an dieser Stelle auch verabschieden, es sei denn, sich die Filler-Episoden mit uns antun. Ja, aber unbedingt! Nein, ich denke, das wird heute nicht der Fall sein. Und nein, dann, heute nicht. Haben wir diese große Runde hier, erstmals 5 Mitglieder im News-Podcast. Oha! Stimmt ja. Also, ich bedanke mich, dass du heute dabei warst und freue mich dann gleich auf den Spoiler-Teil. Und wir hören dich dann ja sicherlich im November-Podcast wieder mit neuen Informationen zu Viva, KZ, EMA, vielleicht RTL 2, wer weiß. Und aber ganz bestimmt. Ja, in dem Sinne sage ich... Bis dahin sagen wir ciao. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, ciao. Euch noch viel Spaß bei den Spoilern. Weg hier. Tschüss, Kevin, danke. Mach's gut, man hört sich. Gut, dann machen wir weiter mit den Anime-Episoden aus Japan und... Ja, wir haben dann noch einen Spoiler-Batzen zu besprechen, stimmt's? Genau. Vor allem einen Spoiler-Filler-Batzen und... Da ging es direkt einmal los mit der Episode 707, der überlistete Meisterdetektiv. Und jetzt dürfen alle überlegen, worum es in dieser Folge noch ging. Da wurde Yosaku Kodo überlistet. Nein, leider nicht. Ja, also ich muss ja sagen, ich finde diese Folge von allen Füllern am besten. Ja, ich hatte auch gehört, dass sie die besten Kritiken bekommen hat. Ich habe mir die Filler-Episode diesmal sogar auch angeschaut. Oh Wunder. Ich kann ja mal kurz erzählen, worum es in dieser Episode ging. Ja, es ging um einen ehemaligen, soweit ich es noch erinnere, um einen ehemaligen Bankräuber, der von Kogoro damals oder von der Polizei dingfest gemacht wurde und der sich deswegen rächen möchte und versucht eben ein perfektes Alibi zu kreieren. Ja, das stimmt so, denke ich. Darum geht's, glaube ich, im Ich muss gerade mir die Handlung auch noch mal im Kopf vorkriegen. Das war, glaube also ich, Mord, oder? Ja, also es läuft darauf hinaus eben, wie du schon sagtest, dass der ehemalige Bankräuber halt zu einem Zeitpunkt der Tat mit Kogoro telefoniert Und deswegen hat er eben ein perfektes Alibi und Kogoror ist aber der festen Überzeugung, dass er halt diesen Mann ermordet hat, weil später herauskommt, dass der Bankräuber nur aufgrund der Aussage von dem zu Tode gekommenen Mann überführt werden konnte. Und Kogoro wird dann doch von der Presse gesehen, wie er da diesen Bankräuber praktisch zur Rede stellt und ihn als verdächtig darstellt. Stimmt, genau, ja. Obwohl er kein Alibi hat und dann macht die Presse daraus eben einen großen Artikel, dass Kogoro, der Meisterdetektiv, sich getäuscht hat und praktisch Rufmord begeht gegen ihn. Wäre lustig, da wenn jetzt das, der Ruf des schlafenden Kogoro wieder so langsam zerbrechen würde. Das wär, hätte was. Auch im Manga. Ja, da müsste man aber leider, das kann man leider nicht in einer Episode machen. Wenn man drei Teiler wieder macht, dann könnte man das so machen. Dass in der ersten Episode der Ruf geschädigt wird, in der zweiten besäuft er sich nur noch oder so. In der dritten kehrt er dann zurück auf die Bühne. Also ich muss noch zur Episode allgemein sagen, dass mir da der Antagonist sehr gut gefallen hat, also praktisch der Täter, der sich das perfekte Alibi beschafft hat und der Kogoro damit überlisten wollte. Weil, ja, da ist man ein bisschen aggressiv zur Werke gegangen, sag ich mal. Also vor allem auf die Nachrichtensprecherin, oder? Diese Journalistin, oder? Stimmt, die extra herbestellt noch, wurde. Ja. Die kam ja ein bisschen verspätet. Conan hat die eigentlich früher gerufen und dann ging auch die los. Also ich finde, man könnte durchaus mehr von solchen Episoden bringen. Ja. Auch mal Kogoro da so im Mittelpunkt ist, gerne. Ich fand's eigentlich eine ganz nette Episode, auch mit dem Gegenspieler, wie du schon sagtest, war eine nette Neuerung, die es nicht alle Tage gibt. Aber ich finde, man hat einfach zu deutlich gemerkt, dass die Episode nicht von Aoyama kam, sondern von irgendwelchen Anime-Produzenten. Und das hat für mich irgendwie so ein bisschen den ganzen Reiz an diese Episode genommen. Man hat einfach nicht dieses Gefühl gehabt, dass da ein richtiger Fall dahinter steckt, sondern mehr so ein, da passiert irgendwas und am Ende wird der Fall wieder gelöst. Wie auf die herkömmliche Art und Weise, zwar mit ein paar kleinen netten Zwischenelementen, aber ansonsten, ja, grundsolider Fall und ich würde da 3 von 5, was auch immer geben. Wie du sagen würdest, Kogoro-Schnauzbärten. Genau. Philipp hat gerade die Wahrheit ausgesprochen, es gibt da in vielen Episoden nur maximal 3 mögliche Punkte. Genau. Ja, ich wollte es nicht so offensichtlich sagen, Entschuldigung. Wir haben die alten immer zu gut bewertet, nicht? Nee. Also ich wäre vielleicht sogar auf knappe 4 gegangen, aber es gibt so einen Punkt, der mich richtig doll stört an der Episode, und zwar bei der Aufklärung. Da kommt ja dieser Radiowagen vorbei, nicht? Und die filtern diese Audioaufzeichnung da. Ja, weil die filtern da irgendwie die Stimme des Täters aus so einem Stimmgewirr raus und das ist mit der Technik, denke ich, einfach nicht möglich. Aber also, was so ein, es ist Japan, da haben die andere Technik. Ja, trotzdem, also was von Radiosender von Oni dafür, frisch geliefert, ne? Von Oni, ja. Ja, also das hat mich dann sehr aufgeregt und da deswegen kann ich nicht mehr als 3 geben, obwohl die Episode an sich einen guten Ansatz hatte. Also das war einfach unlogisch, fand ich, das geht so nicht. Ja, ich habe die auch gesehen, ja, wie gesagt, also finde ich die beste von den bisher umgesetzten Füller-Episoden, aber wie es halt für eine Füller-Episode so ist, also ist eine durchschnittliche Füller-Episode und deswegen kommt es auch nicht auf mehr als 3 von 5, ich sag mal, verrosteten Treppengeländern. Auch sehr gut. Ja, also wie Marcel bereits sagte, das Wiedererkennungsmal ist sicherlich der Antagonist in dieser Füller-Episode, der vor allem wegen seiner Frisur ausgefallenen und ja, und seinen Charakterzug. Ich hatte eigentlich vor dem Fall 2 von 5, diesem Füllerfall, 2 von 5, was kann man geben, neuesten Radiotechniken verleihen. Gut, ja. Aber dadurch eure Bewertungen, wenn ich mir nochmal an den Fall denke, gibt es noch leichte Tendenzen zu 3, aber ich bleibe erstmal dabei. Genau. Also ich mag auch solche Täter lieber als welche, die dann, wenn die Aufklärung vorbei ist, einfach nur da weinen, zusammenbrechen und dann ganz sachlich ihr Motiv schildern und warum sie ihn umbringen mussten. Einfach mal jemand, der mit dem Messer auf alle losgeht und dann Krachbumm macht, keine Ahnung. Ist mir lieber, ist mal ein bisschen Abwechslung. Ja, und die Motive und die Gefühlszustände der Täter am Ende, es ist alles viel zu oberflächlich, muss ich leider immer wieder feststellen. Also da, das ist eher alles nach Schema A. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zur nächsten Episode. Episode 708, der Mann, der langsam fiel. Ja, also die Detective Boys mit Professor Agasa sind unterwegs in einem Bus und bemerken dann auf Gental natürlich ganz lautstark im Bus, wenn er irgendwas Besonderes sieht, muss es allen mitteilen. Und dazu gehört auch eine große Uhr, eine digitale Uhr an einem Gebäude, die plötzlich auf 2 genau springt. Und das ist natürlich für Genta sofort ein Anlass, alle zu informieren im Bus. Gleich muss es jeder hören. Ja, aber das wird tatsächlich eine wichtige Information später für einen Fall. Ja, und dann plötzlich erkennen sie oben auf dem Dach dieses Gebäudes, oder vielleicht eines anderen, ich bin mir nicht ganz sicher, 2 Personen. Und da scheint irgendwie ein Streit zu sein. Und ja, dann fällt plötzlich eine Person runter. Und da sind alle erschreckt. Und nach einer Zeit, nachdem sie dahin rennt zum Tatort, oder noch kann man es nicht Tatort nennen, zu dem Ort, an, wo die Person heruntergefallen ist, da müssen sie eben feststellen, gibt es eine Zeugin, also die Polizei wird gerufen, und es gibt eine Zeugin, die ausgesagt hat, dass tatsächlich die Person gegen 2.10 Uhr heruntergefallen ist, also 14.10 Uhr. Das stimmt allerdings nicht so ganz, weil ja Detective Boys wissen, 14 Uhr, da ist doch eigentlich die Person runtergefallen. Da stimmt doch irgendwas nicht. Und so machen sie sich auf den Weg und dann geht's ins Gebäude rein und alles Mögliche. Ja, und kommen an ganz interessanten Spuren, gehen ganz bestimmten Spuren nach. Ja, und auch die Polizisten sind vertreten. Inspektor Chiba hat auch eine Rolle nachher. Und Shiratori ist, glaube ich, nicht von der Partie, aber dafür Takagi, Megure und so weiter. Ja, ein doch recht erstmal wirklich nur langsam startender Fall, der dann am Ende noch ein wenig was Originelles hat und deswegen immerhin bei mir noch auf 2 von 5, was nehme ich, Schaufeln bekommt. Ich fand den Fall auch sehr originell, muss ich sagen. Also die Detective Boys waren da, glaube ich, auch mit dabei, nicht wahr? Die haben meiner Meinung nach ein bisschen gestört und die hätte man dort auch komplett rauslassen können. Hatten nichts mit dem Fall zu tun. Ja, die Kinder brauchen etwas zu spielen, die müssen hier beschäftigt werden. Ach Gott. Na, jetzt, wo du sagst, ich erinnere mich auch kaum noch, was für eine Relevanz die da hatten, außer am Anfang in dem Bus. Weiß ich gar nicht mehr. Ja, die haben sich irgendwie überall auf der Suche begeben, in den ganzen Gebäude alles auf den Kopf gestellt. Ayumi hat natürlich noch eine Ratte entdeckt und schreit gleich durch das ganze Gebäude. Fand ich auf jeden Fall ein bisschen überflüssig und der Trick an sich war ganz nett gemacht, muss ich sagen. Aber wenn man jetzt im Nachhinein darüber nachdenkt, meine Güte, also so ein spezieller Fall ist nun auch nicht, wo ich die nicht mehr 10-mal angucken könnte. Man hat wieder beim Zeichenziel ein bisschen gemerkt, dass dass es eine Filler-Episode war. Auch wenn das nicht so stark wie bei der ersten Episode der Fall war. Aber ja, kann man sich ansehen, muss man nicht unbedingt gesehen haben, kann man getrost überspringen, wenn man was Besseres zu tun hat. Und demnach gebe ich hier ja 2 oder 3. Aber wenn ich dem vorigen 3 gegeben habe, dann muss ich dem eigentlich auch 3, vielleicht sogar schon 4 geben. Also ich fand sie besser als die vorige. Und dann gebe ich hier auch 3 Brillen, gebe ich hier, weil die auch eine besondere Rolle spielt in dem Fall. Zerbrochene Brillen, oder? War die kaputt? Weiß ich gar nicht mehr. Also ich muss sagen, der Fall war insofern spektakulär, dass er, finde ich, ein bisschen unerwartet war, weil die Entwicklung, die der Fall nahm, war für mich so ein bisschen, boah, konnte man nicht voraussehen, dachte ich. Und die gehen ja dann in dieses Haus und da taucht dann auf einmal dieser verrückte Mann auf, irgendwie, der alle abmurksen will oder irgendwie Chiba als Geisel nimmt oder was war da noch. Und ja, ich wusste eigentlich nie, was wirklich jetzt passiert. Aber ansonsten war der Fall recht simpel, ging halt um den einen Sturz, der lange gedauert hat an sich, aber wurde eigentlich alles in Ordnung erklärt. Ich denke, ich würde hier auch 3 geben. War kein spektakulärer, aber ein unterhaltsamer Fall auf jeden Fall. Man wusste nie wirklich, was passiert. Ja, kann ich mich euch soweit anschließen. Also, ich vergebe auch 3 von 5 Brillen. Wollte ich auch vergeben, Philipp. Ja, also ich muss sagen, es ist insofern ein interessanter Fall, aber eigentlich auch mit dem Einstieg, wo man halt denkt, das kann ja gar nicht sein. Wie gesagt, 10 Minuten für den Fall. Wenn man jetzt mal weiß, wie schnell mal eben sowas auf die Erde fällt, dann weiß man schon, irgendwas stimmt da nicht. Die Frage ist halt nur, was. Und die Auflösung ist dann halt in dem Sinne, finde ich, interessant, wie sich das dann doch zugetragen hat. Aber ansonsten ist nicht so großartig was Spektakuläres dabei. Ja, eine Besonderheit ist sicherlich, dass es hier tatsächlich auch in gewisser Weise um einen Bankraub noch geht, wenn man auf die Vergangenheit zurückblickt. Also in den ersten beiden Filler-Episoden geht es anscheinend gern um Bankräuber. Interessant finde ich ja auch hier das Wortspiel am Ende von Agatha, über das die Detective Boys sich beschwert haben. Ach ja. Oh, war das schlecht, als ich das gehört habe. Oh. Genau die Reaktion von dir wollte ich hören, Marcel. Irgendwas mit der Uhrzeit, also, irgendwie Niji. Ja, Niji heißt von Niji zu Niji. Oh. Genau, von 2 Uhr zum Regenbogen. Ich hab da die Augen verdreht, das war so ein typischer Agatha-Witz wie in den Filmen. Also nicht gerade etwas, das müssten auch die Kinder feststellen, ja. Ja, ich meine, ich habe die Episode auch, ich glaube, live gesehen, ohne Untertitel und so, und ja, der war so simpel und dämlich, der Witz, aber irgendwo auch lustig, also ja, man konnte so drüber schmunzeln. Gut, dann weiter zur nächsten Episode, 709, der Fall um einen unbestätigten Aufprall. Es geht um sehr viele Stürze oder Sachen, die runterfallen, ja, heute nicht. Ja, also irgendwie hatten die Anime-Produzenten mal Lust, ein paar Stürze zu kreieren. Es geht darum, dass auf einer Baustelle, wo diverse Personen arbeiten, Rohre herunterfallen und einen Menschen unter sich begraben. Und dann ist natürlich die Frage, wie konnte das passieren? War es Mord? War es ein Unfall? Es war natürlich ein Unfall, wie wir alle wissen. Ja, natürlich würde Kokoro auch sagen. Und ja, dann geht es eben darum, herauszufinden, wer der Täter war. Sollte es denn einen geben? Oh Wunder, oh Wunder. Also ich fand der Fall war an sich eigentlich gar nicht mal so schlecht, dachte ich am Anfang. War ganz nett aufgebaut. Ja, aber dann ging es irgendwann in so ein Nebenhaus und irgendwann wurde das dann so riesig und hat sich so weit ausgeweitet, dass ich irgendwann dachte, Mensch, also das hätte man noch einfacher machen können und auf den Trick hätte man auch gar nicht kommen können. Wie sollte man das? Ja, dieses Nebenhaus, nicht? Das war total absurd. Ich erinnere mich noch an eine Szene, die lustig war, wo irgendwie Ran und ich glaube Conan ausgerutscht sind beide in deiner Hand. Das war das Einzige, was ich nicht... Ja, genau. Und dann vor diesem Direktor. Und dann wird der Fall aufgelöst und dann kommt auf einmal ein Gegenstand zur Sprache, der vorher nicht mal ansatzweise erwähnt wurde. Ich dachte mir einfach nur, huch, habe ich irgendwas verpasst? Oder also vor allem, man sieht ja überhaupt nicht, was Conan in dem Raum gesehen hat. Nee, wenn man das gezeigt wird einfach hätte, weggeschnitten. Dann wären wir noch einigermaßen klar gewesen. Hätte ich vielleicht auch herausgefunden, wie man den Fall hätte erlösen können. Aber so war es einfach nur ein Fall nicht zum Miträtseln gedacht. Und das finde ich bei Detective Conan gehört einfach dazu, dass man miträtseln kann, dass man dabei ist und so. Aber das muss man auch einiges an Fällen vorwerfen, dass man da hier und da nicht miträtseln kann. Ich würde hier zu einer niedrigeren Bewertung greifen und 2 von 3, 5 Eisenstangen oder Tennisbällen vergebe ich mal. Ja, ich würde mich, glaube ich, anschließen. Ich habe fast sogar noch zur 1 tendiert, aber keine Ahnung, ich glaube, irgendeine lustige Szene war drin, mindestens diese Ausrutschszene. Bestimmt, ja. An den Rest erinnere ich mich irgendwie gar nicht mehr. Das war alles ein bisschen banal. Folge, ja, es waren irgendwie, glaube ich, auch 3 Verdächtige wieder nicht. Und naja, gut. War alles ein bisschen klar, fand ich. Also, ja, 2 minus vielleicht so. Ja, also ich bin auch ganz klar bei 2 von 5 Eisenrohren. Weil ich fand die Folge auch nicht besonders erinnerungswürdig. Also die kann man wirklich überspringen. Da passiert eigentlich kaum irgendwie was. Also im direkten Vergleich mit den vorherigen Anime-Originalen, also den beiden davor, finde ich die doch recht gut und die kommt für mich, hebt sich doch irgendwie hervor. Also hierfür würde ich schon... Negativ hervor. aus meiner Sicht positiv hervor, denn ich finde, hier ist die musikalische Untermalung am besten gelungen, da gibt es einfach schöne Stellen. Das finde ich hervorragend. Und jetzt gehen wir nach der Musik natürlich, ja, da habe ich jetzt gar nicht mehr drauf geachtet, was da war. Und ja, insgesamt finde ich die Charaktere schon interessant, die Verdächtigen, die da sind. Vor allem die immer wieder nett, der Witz mit der Spiegelbrille. Einfach diese Art Aufmachung fand ich eigentlich doch recht nett. Und habe ich schon die Bewertung gesagt? Ja, ich gebe 3 von 5 abgerissenen Badehäusern. Genau. Abgerissene Badehäuser? Ja, das. Genau. Dieses Gebäude nebenan war glaube ich, ein Badehaus. Ja, ich meine schon. Ja, stimmt. Da war irgendein Gebäude oder so, nicht? Ja, also es war recht nett und vor allem auch am Ende, als der Täter dann gesteht und in diese ja, plötzlich Flammen um sich um ihn bilden, natürlich nicht, das war jetzt nicht zu sehen, das habe ich mir nur so vorgestellt, wie er so von unten die Kameraperspektive auf ihn gerichtet wird, wie er so selbstsicher gesteht, ja, ich freue mich, diesen Menschen da ermordet zu haben. Und dann plötzlich nach einem so Standardsatz von Kogomori, den eigentlich jeder kennen müsste, dafür können sie sich, die Tat kann dadurch nicht gerechtfertigt werden durch ihre Emotionen, bricht er plötzlich weinend zusammen und zeigt Reue. Also das ist schon ziemlich absurd und Filler-Niveau. Aber na gut. Das ist eben, aber das ist nur diese kleine Stelle, sonst finde ich das doch recht einen sympathischen Fall, deswegen 3 von 5. Ja gut, dann haben wir noch 2 weitere Episoden, wir haben viele Episoden heute, nämlich die Episoden 710 und 711. Alle haben es gesehen, habt ihr es auch gesehen? Ehrlich gesagt nicht, nee, ich nicht. Nee, also wir haben es nicht gesehen und du, Philipp? Nee, ich hab's auch noch nicht gesehen. Also hat's keiner gesehen, das muss ein Irrtum sein. Aber ich kann kurz erzählen, worum es geht. Und zwar geht es um Heiji. Ich habe den Fall, glaube ich, damals im Manga nicht komplett gelesen. Aber ich weiß, dass Heiji und Conan gemeinsam mit, Otaki von der Polizei von sonst wo irgendwoher ermitteln. Osaka, genau. Es geht bei dem Fall um einen Mann, der in einem Fahrstuhl steht und von Conan, Heiji und den anderen gesehen wird und sich dort mit der Pistole angeblich selber in den Kopf schießt. Und dann ist natürlich die Frage, war das Selbstmord? War das Mord in einem verschlossenen Raum? War das... Saß neben ihm eine Frau mit, zugebunden und geknebelt? Nein, das war wie wir aus Band 76 noch gut in Erinnerung haben. Nein, aber... Ist eben die Frage, wie das geschehen konnte oder ob sich der Mann doch selber umgebracht hat, was wir bei der Stiefform natürlich so häufig haben. Also es wird in diesem Fall bestimmt auch der Fall gewesen sein. Und danach folgt eben noch laut Episodenplan 4 Wochen lang, meine ich, oder 5, 4 Wochen lang. 4, genau. Die Villa der Vampire, der nächste Fall mit Heiji, den ich im Manga überhaupt noch gar nicht gelesen habe und demnach gespannt bin, worum es da gehen wird. Ist es nicht eigentlich nahezu immer so, dass Heiji zunächst auftritt und dann noch ein Fall bleibt und gleichzeitig immer 2 Fälle durch ist? Es ist mittlerweile Standard, ja, kann ja, man sagen. Ja, irgendwie ist das sehr auffällig, ja. Meistens ist es ja immer so, dass er kommt, dann kommt so ein kleiner, genau, ja. Na, nicht banaler, aber so ein kleiner Fall. Ja, genau. Dann kommt immer so ein Monsterfall, wie mit der Baker-Villa da oder ein Baker-Hund, wie hieß der Fall, nicht? Bei dem London-Fall, das Ding da. Achso, dem Hundedämon? Ja, genau. Ja, Hundedämon, was sage ich denn auch? Ja. Jetzt ist das es stimmt. Dieser Vampir-Fall, der jetzt auch, glaube ich, über 7 Kapitel oder so ging, oder 8 sogar. War auch ziemlich lang. Immer die Frage, sag mal, Heiji, weswegen bist du jetzt eigentlich hier? Ja, und dann kommt der Fall, der eigentliche, anspruchsvolle. Bevor wir hier schon beim Manga in Japan ankommen, möchte ich die Rubrik dann auch nochmal offiziell öffnen. Ja, wir hatten ja wieder einige neue Episoden. Was spreche ich von Episoden? Wir haben natürlich einige neue Kapitel angefangen bei Kapitel 871. Das im letzten Fall rund um die Beziehung mit Takagi und Sato ein wenig abschließt. Ich muss gestehen, ich habe das letzte Kapitel noch nicht gelesen. Ich habe jetzt die ersten beiden verfolgt. Und der Fall war eher so durchschnittlich. Also es ging ja, hatte ich in den letzten News-Podcasten angeschnitten. Es ging darum, dass die Detective Boys mit 2 Personen, einen kleinen Jungen, 6 Jahre alt ungefähr, Clemens hat im letzten Podcast auch das genaue Alter gesagt, und seinem Cousin, der 24 Jahre, glaube ich, alt war, nach Hause kommen und dann finden die dort eine Leiche vor, nachdem die dort ein bisschen gespielt haben, sich aufgehalten haben. Und nun ist natürlich die Frage, wer hat diesen Mann ermordet? War es Selbstmord? Man dürfte natürlich darauf, es dürfte natürlich darauf abziehen, dass dieser Mann der Täter war, und dann ist eben die Frage, wie er das angestellt hat und was mit Takagi und Sato ist, die am Tatort ermitteln. Da geht nämlich auch die Liebesbeziehung ein wenig voran Richtung Hochzeit, und das fand ich an sich das Wichtigste an diesem Fall. Der eigentliche Fall stand eher im Hintergrund. Demnach würde ich wahrscheinlich auch, wenn ich das letzte Kapitel noch nicht gelesen habe, zu 3 von 5 Polizeinotizbüchern greifen wollen. Also durchschnittlich, Fall eher unterdurchschnittlich und durch die Haupthandlung ein bisschen hochgehoben, also, ja. Ich sehe gerade auf einer anderen Quelle, ich weiß nicht genau, welche du hast, der Junge war 6 und der andere war der Student 25. Ich habe keine Quelle, ich habe es geschätzt. Also ich habe es komplett alles gelesen, und ja, aber wie du Also am wichtigsten erschien auch mir hier und am interessantesten die Entwicklung der Beziehung zwischen Takagi und Sator, weil der Fall an sich war eigentlich schon so ein Fall, der Täter war von vornherein klar, weil es kann eigentlich nur eine Person gewesen sein und dann war eben nur noch aufzuschlüsseln, wie er das eben gemacht hat. Also von daher schließe ich mich in der Bewertung dem Durchschnitt auch komplett an und gebe 3 von 3 Polizeiabzeichen. 3 von 5. Meine ich, ja. Wir mit unseren 3 von 3 heute, ja. Ich vergessen, das ist hier jetzt Aoyama, nicht mehr die Anime-Produzenten. Ja. Und dann haben wir noch zu guter Letzt einen weiteren neuen Fall. Beginnt mit Kapitel 872, Rote Frau, 873, Roter Teufel und 874, Rote Vergangenheit. Und in dem Fall wurde von vornherein schon von Aoyama angekündigt. Aoyama hat angekündigt, dass Seras Geheimnisse ein wenig gelüftet werden sollen im Verlaufe des aktuellen Falls. Nun ist es bei dem Fall so, dass er noch nicht abgeschlossen ist. Wir haben 3 Kapitel von, ich schätze mal, 4 bis 5. Könnten auch 6 werden, wenn es ein wirklich langer Fall wird. Tippe ich aber nicht drauf. Eher, na, 4 auch nicht. 5 werden es wahrscheinlich schon werden. Und in dem Fall geht es darum, dass Conan zusammen mit Sera, Sonoko und Ran unterwegs ist zu einem Anwesen, einer Villa im Wald irgendwo, weil dort einige ehemaligen Klassenkameraden von Seras Bruder geschrieben haben, dass sie Hilfe brauchen, und Seras Bruder hat dann eben Sera dorthin geschickt und Sera wird eben jetzt begleitet von Conan, Ran und Sonoko. Bei Seras Bruder muss man sagen, es ist nicht Akai, sondern der andere Bruder, der ja noch einige Geheimnisse aufgibt, zu dem es jetzt auch einen eigenen Wiki-Artikel gibt, den ich vor kurzem angelegt hatte, um dort mal alle Informationen zusammenzufassen. Da heißt im Wiki noch, mittlerer Bruder der Familie Akai, wenn ihr mal ein paar Informationen dazu haben wollt, um wen es sich dabei handelt. Dann erfahren die dort eben, dass es vor einiger Zeit eine rote Frau gab, beziehungsweise eine Frau hat einen Mord begangen vor einiger Zeit und hat dabei so sehr auf das Opfer eingestochen, dass sie ganz blutbesudelt war, dass sie als roter Teufel bekannt war, beziehungsweise rote Frau oder wie auch immer. Jetzt geistert eben der Mythos, dass diese Frau wieder aufgetaucht sein soll, und Ende des ersten Kapitels wird dann auch schon der erste Mord begangen, der angeblich von dieser roten Frau stammen soll, und dann entwickelt sich das Ganze eben so weiter. Einige Informationen über Sera kommen noch ans Tageslicht. Was dann genau entschlüsselt wird, das wird man dann am Ende sicherlich sehen. Ja, was auf jeden Fall, denke ich mal, noch erwähnenswert ist, dass die Kommissare Kansuke, Yui und Komei mit dabei sind. Stimmt, genau, ja, die tauchen auch noch auf. Erst war ja nur Yui dabei und dann kamen im nächsten Kapitel auch Kansuke und Komei, also Takaki Morofshi, dann dazu. Ja, und an sich, also bisher finde ich den Fall jetzt nicht so überragend, also es ist ein typischer Fall, meiner Meinung nach vielleicht bisschen überdurchschnittlich, aber nicht so, dass ich 4 von 5 irgendwas vergeben würde. Ja, kann man lesen, aber dadurch, dass, es ist schwierig, der ist komplett anders aufgebaut als normale Fälle und bringt so ein bisschen das, ich hatte es auch im Newsblog schon geschrieben, der bringt ein bisschen das alte Gefühl zurück von älteren Fällen, habe ich das Gefühl. Und demnach, ja, ich bleib erstmal vorsichtshalber bei 3 von 5, was vergibt man, roten Türen, und behalte mir vor, meine Bewertung im nächsten Podcast dann noch zu ändern, wenn ich den Fall komplett kenne. Ja, ich kenne den Fall auch noch nicht komplett, aber ich würde durch... Es gibt ihn ja auch noch nicht komplett, ja, es also gibt ihn auch noch nicht es komplett, gibt bisher 3, genau. Wie ich sagte. Ja. Aber ich würde durchaus eine Stufe in der Bewertung höher gehen und schon mal 4 von 5, ja, Tomaten waren, glaube ich, auch im Fall, deswegen vergebe ich Tomaten. In der Badewanne, ja. Und Tomatenbaden, ja, Badewanne. Genau. Und dann gucken wir mal, wie sich der Fall noch so entwickelt und ob wir noch mehr Informationen über Seras Bruder bekommen. Vielleicht auch, dass Kansuke und Komei wieder dazukommen oder noch einen größeren Auftritt erhalten. Ja, dieser rote Fall, allein schon in den Titeln, ist, dürfte wahrscheinlich eine Anspielung sein auf Familie Akai, nehme ich an. Oder auf den Fall mit der roten Wand. Ja, oder so, genau. Doppelanspielung also. Es gab ja auch im ersten Kapitel diese schöne Doppeldeutigkeit, als Sera und Conan sich gerade über Seras Bruder unterhalten haben und dann eben das Wort Akai fiel. Wo Sera dann und Conan sofort aufgeschreckt sind, weil sie das eben mit Shuiji Akai in Verbindung brachten und nicht mit dem Wort Rot. Da bin ich auch schon gespannt, wie Josef Scharnel und Matthias Wissner das in der deutschen Version umsetzen werden, denn das ist ja nicht ganz so einfach, wenn man dort Akai hört. Also, was mich noch ein wenig langsam nervt, kann man schon sagen, das kann man, denke ich, auch hier erwähnen, dass es geht ja, wird ja einiges gelüftet, auch um Seras Aufenthalt, und da würde mich schon interessieren, wo zum Henker diese Person denn schon mal aufgetreten ist. Also, ich kann jetzt aus so spontan keinen anderen Charakter sofort mit Sera identifizieren, dass diese mal vorkam. Ich denke, da brauchen wir auch noch so Rückblende wie bei Mord in New York. Sowas muss es wieder geben, sonst Sera, sind wir aufgeschmissen. Nach ihren eigenen Aussagen war sie ja auch zu diesem Zeitpunkt in den Vereinigten Staaten, als Shinichi Kudo und Ran Mori eben auch sich in New York aufgehalten haben. Da hatten auch habe ich schon viele Spekulationen gelesen, ob sie ja nicht irgendwo zu sehen war. Da haben wirklich Benutzer die ganzen Kapitel durchforstet und geguckt. Aber das ist schwer nicht der Fall, ne? Nee. Gut, dann sind wir auch hier heute am Ende des News-Podcasts angekommen. Ist ja etwas länger, als es sonst der Fall ist. Aber ich hoffe, das ist okay als kleines Special heute mit besonderem Augenmerk auf Viva. Und kommen wir jetzt noch zu den Verweisen. Hoch, wo komm ich jetzt her? Kevin? Egal. Sag mal, was machst du denn hier? Ich möchte Verweisen auf ColinWiki.org, das ist unser Wiki, unser Forum, ColinForum.org, unser Newsblog, ColinNews.org. Auf Twitter sind wir zu finden, twitter.com/ColinNews. Auf Facebook sind wir zu finden, facebook.com/ColinNews. Und wer jetzt noch nicht genug gehört hat, der findet uns auf iTunes, nämlich ColinCast. Und sonst hören wir uns nächsten Monat wieder im nächsten News-Podcast. Oder eventuell schon vorher in einem weiteren Podcast und natürlich auch noch im Conan-Café, das dann bald erscheinen wird. Ich bedanke mich fürs Zuhören in dieser etwas längeren Ausgabe, sage Tschüss und wie immer bis zum nächsten Mal. Ciao nochmal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann macht's gut und wir hören uns demnächst wieder. Der Herbst ist da. Im Sinne dieses Volksliedes, bis zum nächsten Mal. Ich würde da 3 von 3. Von 5. Philipp hat gerade die Wahrheit ausgesprochen. Es gibt da im Episoden nur maximal 3 mögliche Punkte. Oh, jetzt hast du gespoilert. Oh. Nee, das weiß ja niemand. Nee. Achso. Wenn ich dich rausschneide, weiß es niemand. Na gut. Ja, um die Handlung zu verstehen, kauft dir mal Band 1, 5, 13, 17, 91. Aber also, es ist Japan, da haben die andere Technik. Ja, trotzdem, also was von Radio von Oni dafür frisch geliefert, ne? Von Oni, ja. Haben wir dann heute mal ein bisschen verringert auf nur, also 4,5 könnte man sagen, Kevin zählt nur als halber. Also bitte, wer ist von uns beiden die Hälfte? Also. Ja. Okay, ich würde sagen, jetzt nach dieser langen Ausgabe. Stopp.